ist Galore und Marie. Sie ist uns Herz, ich weiß nicht wie. Bei euch ist es sehr nett, geht auf mein Himmelbett. Geht blau und weit, groß und weit, schon bin ich bereit. Versuchen